Lektion 6 Übung 4 Dialog 1 Die vielen schweren Bücherkartons. Oh, Stefan, schaffen wir das? Nicht sauer sein. Den Personenaufzug dürfen wir nicht benutzen. Lasten darfst du damit nicht transportieren. Der ist nur für Personen konstruiert. Wir müssen die Treppe nehmen. Und das in die vierte Etage. Ja, tut mir leid. Also los.